Lagerzeit, um selbst in irgendeiner Form zu disziplinieren, könnt ihr nicht auf unsere Hilfe rechnen. Ihr wisst scheinbar noch nicht mal, wie man klatscht. Man klatscht gemeinsam in einem Rhythmus. So dass die Band es auch merkt. Zwei Reihen Disziplin bis jetzt. Dann tut, was ihr wollt, aber macht es mit Disziplin. Du wirfst einen Bierbecher, aber du machst es nicht mit Disziplin, sonst hättest du mich getroffen.